Aber gleichwohl, ich sah da einen Mann auf der Erde knien, zerlumpt, abgemagert, mit Glatze, blauen Flecken auf der Haut, tiefliegenden, zugleich blutunterlaufenden Augen, schwarzen Zähnen, Schrunden und Rissen überall. Außerdem für mich ausdruckslos, ohne Physiognomie, nichts mehr da zum Einfühlen. Wie mit einem Schlag erschien vor meinem inneren Auge die Vorstellung des asiatischen Untermenschen. Erschien die Vorstellung, dass es doch bei den Tataren hinter dem Ural Russen Leute gäbe, die überhaupt noch keine Kulturstufe erreicht hatten und deren antizivilisatorische Instinkte, deren Raubtierqualität sich im Bolschewismus hatte entfalten können. Diese Imago antibolschewistischer Propaganda des Nationalsozialismus steckte so tief und unbemerkt in mir, dass ich dem Kriegsgefangenen gegenüber Widerwillen und Angst empfand. Obwohl ich, oder vielleicht gerade weil ich, glaubte, dergleichen Residuen des Faschismus bei mir nicht suchen zu müssen, hatten sie sich meiner Spontaneität bemächtigt. Nun redete mich der Gefangene glücklicherweise an. Er sprach fließend Deutsch. Es stellte sich heraus, dass er ein Filmregisseur aus Leningrad war. Kann wohl sein, dass ich Glück gehabt habe, dass er mich ansprach, und wie er das tat, durchbrach schlagartig den spontanen Sekundenmechanismus der Wahrnehmung. Ich hatte Glück zum dritten Mal, weil man eine solche Lehre nicht wieder vergisst. Es ist heute nicht schwer, in solchen tiefsitzenden, dem Bewusstsein entzogenen Interpretationsmechanismen Abkömmlinge des sozusagen Klassenkampfs von oben zu entdecken. Der Antibolschewismus der Nationalsozialisten hatte in diesem alle mit dem Proletariat verknüpften negativen Ideen des Bürgertums radikalisiert, kriminalisiert, entmenscht. Er schreibt dann an wenigen Stellen zum Abschluss Sachen wie diese: Ende 1948, nachdem ich die DDR verlassen hatte, zu einer Zeit, in der sie gerade noch SBZ, sowjetische Besatzungszone Deutschlands, war, bemühte sich meine Mutter für sich und mich um ein Visum für die USA. Als früheres Mitglied der KPD-SED erhielt ich keines. Mir war das gleichgültig. Meine Mutter zog dann allein nach Stockholm. 1954-55 bewarb ich mich, schon lange arbeitslos, ernsthaft um eine Stelle an einer kolumbianischen Universität, aber als nichts daraus wurde, war es auch gut. Erst 20 Jahre später begann ich an Emigration zu denken, also 1974 etwa. Und dann nochmal der Satz: Die Entwicklung der BRD und ihrer Linken bedeutet ja für mich eine lebensgeschichtliche Niederlage. Und andererseits wäre nur das Sprachproblem zu lösen, von Belgrad bis Kopenhagen in sehr vielen Städten ausgezeichnet leben. Wäre nur das Sprachproblem zu lösen. Und das ist seine Ambivalenz und seine Bindung an die deutschen Zustände, gegen die er eine bestimmte, dann auch als Wissenschaftler, als Forscher, als Universitätsprofessor ausgebildete Technik oder Taktik der Subversion entwickelte und versuchte weiterzureichen, um ein Bild von der Persönlichkeit zu gewinnen. Danke für eure Geduld. Thank you.